Ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dieses Treffen inshallah gesegnet machen und dass jeder von uns, der hier hingekommen ist, dass er heute was mitnehmen kann. Ich habe heute, ihr müsst mich heute ertragen, zweimal, weil ein Bruder hat abgesagt, muss ich jetzt für ihn einspringen. Khair inshallah, das sind immer Arsaq. Ich habe heute zwei Themen. Deshalb werde ich erstmal mit einem schweren Thema erstmal anfangen und danach das etwas leichtere Thema, damit ihr inshallah etwas lockerer und mit dem Thema inshallah zurechtkommt. Unser Thema heute geht um Ashabul Jannah, die Besitzer des Gartens. Und was weißt du eigentlich über die Besitzer des Gartens? Hat jemand von euch jemals diese Geschichte gehört? Obwohl wir den Koran lesen, obwohl wir uns mit dem Koran beschäftigen. Hat jemals jemand diese Geschichte mal gelesen oder von irgendjemandem gehört? Nein. Und das ist, was wir sagen, mit diesen Vorträgen und mit diesen Themen wollen wir die Leute dazu erwecken, erstmal motivieren, die Lücken des Wissens wieder zu erfüllen, wieder voll zu machen. Das Zweite, dass wir, wenn wir den Koran lernen, wenn wir die Sunna lernen, dass wir Wissen haben. Viele von uns haben heute gar kein Wissen. Der ist bestimmt so seit 5, 6, 7 Jahren am Beten und er geht in die Moschee und Salat al-Jum'ah, mashallah. Aber wenn du ihm einfache Fragen, Grundlagen im Islam, zum Beispiel, was sind die Bedingungen des Gebets? Allahu musta'an. Warum? Weil wir uns nicht richtig mit ihm beschäftigen. Jeder von uns kommt hier hin. Und ich habe im Internet geschrieben und ich will was dazu sagen, damit das nicht böse von mir aufgenommen wird. Wallahi, ich liebe euch für Allah und ich möchte, dass jeder von uns was lernt. Manche Leute, bevor die zu einem Vortrag gehen, stellen die mehrmals die Fragen. Sogar Leute rufen an. Was gibt es für Themen bei dem Vortrag? Subhanallah. Ich meine, was nützt es, wenn ich dir sage, es gibt dieses Thema oder es gibt dieses Thema? Nimm dich, pack deine Sachen, befreie dich von deinen Beschäftigungen und geh zum Vortrag. Mit der Absicht, heute nach Hause zu gehen, um was gelernt zu haben. Und ich habe euch erzählt, als ich in Ägypten jetzt war und ich Sheikh Abu Ishaq besucht habe, Wallahi al-Azim, habe ich was gesehen, hier kaum zu sehen ist. Ich bin zu seinem Vortrag gegangen, der eigentlich um 19 Uhr stattfinden sollte. Wallahi, ich bin um 12:45 da angekommen. Die Leute, junge Leute wie ihr, saßen schon hier vorne. Jeder wollte sich seinen Platz sichern. Und die haben bis 19 Uhr sich da gesetzt und sich nicht bewegt. Kannst du das auch? Kannst du das auch? Eine Stunde vorher? Wir verlangen von dir nicht 5, 6 Stunden vorher. Eine Stunde, halbe Stunde vorher, dass du sagst, ich möchte ganz vorne sitzen. Ich habe mein Heft und meinen Kugelschreiber schon vorbereitet. Ich möchte heute was mitnehmen. Und es gibt viele Leute, die gehen zu einem Vortrag, sagst, Wallah, wer war heute anwesend? Wer hat Vortrag gehalten? Wie heißt der nochmal, der eine aus Wuppertal? Der mit der Glatze. Wie heißt der? Was hat er dann für ein Thema gehabt? Wallahi, der hat, glaube ich, über irgendwas gesprochen. Über irgendwas gesprochen. Subhanallah. Nein, wir wollen denjenigen, der, wenn er nach Hause geht, er hat was mitgehabt. Er geht nach Hause. Wie heute. Baba, hast du jemals gehört über Ashabul Jannah? Glaube ich nicht. Soll ich euch ein bisschen so zusammenfassen, was heute gesagt worden ist? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seht ihr den Unterschied zwischen, Baba, wo warst du? Wir waren am Vortrag. War lustig, Spaß. Ich habe die Jungs getroffen. Wir waren ein bisschen unten, haben was gegessen, getrunken. Und was war für ein Vortrag? Ja, da waren so drei Themen, mashallah, die waren gut. Was denn? Baba, frag mich sowas nicht. La tuhrijil. Nein, wir wollen die Leute, die heute was lernen, er geht nach Hause und er hat sich das alles aufgeschrieben. Ein Hadith. Aha, er hat ihn erwähnt mit der Überlieferung und mit dem Berichterstatter. Ich schreibe das auf, ich lerne das auswendig. Das ist es. Deshalb heute reden wir über Ashabul Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über Ashabul Jannah. Ashabul Jannah, Besitzer des Gartens. Und in arabischer Sprache Jannah ist auch ein Garten. Bustan. In Sura 68, Surat Al-Qalam, Schreibrohr, berichtet Allah subhanahu wa ta'ala uns über diese Leute. Wer waren diese Leute? Allah subhanahu wa ta'ala fängt so an, indem er sagt, ich versuche das wirklich direkt auf Deutsch, damit wir ein bisschen Zeit sparen, damit wir das nicht wiederholen, inshallah. Allah ta'ala sagt, ich lese die Geschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Und danach nehmen wir die Lehren aus dieser Geschichte. Wir haben sie geprüft, wie wir die Besitzer des Gartens prüften, als sie schworen, sie würden sicherlich all seine Früchte bei Tagesanbruch abpflücken. Und sie machten keinen Vorbehalt. Vorbehalt, das heißt, die sagten nicht, inshallah. Dann kam eine Heimsuchung deines Herrn über ihn, während sie schliefen. Am Morgen war der Garten bereits verwüstet. Dann riefen sie am Morgen einander zu, geht in der Frühe zu eurem Acker hinaus, wenn ihr ernten möchtet. Und sie machten sich auf den Weg und flüsterten zueinander, zu euch darf ihn heute kein Armer betreten. Und sie gingen in der Frühe hin mit dem festen Vorsatz, geizig zu sein. Doch als sie ihn sahen, also den Garten, sagten sie, wahrlich, wir befinden uns im Irrtum. Nein, wir sind ausgeschlossen, Mahrumun. Der Gemäßigte unter ihnen sagte, habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet Allah preisen? Sie sagten, preis sei Allah unser Herr, wir waren wahrlich ungerecht. Dann wandten sie sich einander zu, indem sie sich Vorwürfe machten. Sie sagten, wehe uns, wir waren wahrlich widerspenstig. Vielleicht wird unser Herr uns einen besseren als Ersatz für diesen geben. Wir flehen Demut unserem Herrn an. So ist die Strafe. Und die Strafe des Jenseits ist schwerer, wenn sie es nur wussten. Das ist die Geschichte zusammengefasst. Die Geschichte, Allah subhanahu wa ta'ala fängt an, mit der er sagt, wir prüften sie, wie wir diejenigen geprüft haben, die den Garten besaßen. Wen? Quraysh. Quraysh wurden geprüft, indem Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen entsandt worden ist. Und Allah gab diese Geschichte der Quraysh als Beispiel, warum? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der beste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist. Habibul Qulub, sallallahu alaihi wa sallam. Ihr sitzt jetzt da und ich erwähne den Namen des Propheten und keiner wiederholt irgendwas. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Bakhil ist ein Geiziger, wer meinen Namen hört und nicht sagt, sallallahu alaihi wa sallam. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde zu wem? Zu Quraysh entsandt. Stell dir mal vor, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde von der ganzen Welt zu einem Ort ausgesucht von Allah subhanahu wa ta'ala, auserwählt von Allah, zu Mekka. Mekka, wer sind die Mekkiten? Ein ganz kleiner Ort, da gibt es nicht mal Ackerbau, da gibt es nichts. Er ist aber zu ihnen entsandt worden. Aber war er für sie als Rettung? Haben sie es ausgenutzt, damit die ins Paradies kommen? Nein, sie haben ihn bekämpft. Sie haben ihn als Lügner, als Zauberer, alles Mögliche benannt. Eine Situation, Rasul sallam sammelt die Quraysh zusammen, sagte zu ihnen, was meint ihr, wenn ich euch sagen würde oder erzählen würde, dass hinter diesem Berg eine Armee sich bereithält, um euch anzugreifen? Glaubt ihr mir? Sagen sie, Wallahi ma jarabna alayka al-kadhiba abada. Du, wir haben dich nicht mal ein einziges Mal bei einer Lüge erwischt. Sagte, ich bin der Gesandte Allahs zu euch, um euch vor einer schlimmen Strafe zu warnen. Was sagte Abu Lahab? Sagte, tabban laka sa'ir al-yawm. Ali hadha jama'tana. Nieder mit dir den ganzen Tag. Deswegen hast du uns versammelt, um uns irgendwelche Geschichten zu erzählen? Guck mal, dieser Mann, zu dem Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entsandt worden ist, wo ist er heute? Und wo wird er yawm al-qiyama sein? Alle lesen, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nieder mit ihm. مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ. Achte auf diese Ausdrücke von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Quraysh, ihr habt Reichtum, ihr habt Herrschaft, ihr habt Macht, ihr könnt was. Diese Sachen sollen euch nicht blenden. Diese Sachen sollen euch nicht blenden. Deshalb erzählte ihnen die Geschichte von Ashabul Jannah. Ashabul Jannah, ihre Geschichte geht folgendes, damit wir ein bisschen einen Zusammenhang haben. Diese Leute haben einen Vater gehabt, einen gesegneten Vater, Masha'Allah. Er hatte einen Garten, über den wir heute reden, in dem mehrere Früchte wie heißt das nochmal, aufwuchsen. Richtig da gewachsen, verschiedene Früchte. Zur Zeit der Ernte, was hat der Vater gemacht? Hat seine Ernte gesammelt, hat die in zwei Teilen geteilt. Ein Teil für sich und seine Familie, ein Teil für die Armen. Die Armen, es gab Armen, die kamen jeden Tag und haben einen Teil bekommen. Und was an Rest, stell dir mal vor, der hat bekommen, der hat bekommen, der hat bekommen, aber es sind noch drei Kisten da und eine Kiste da, auch an die Armen. Subhanallah. Als dieser Mann gestorben ist, kamen seine Kinder und sagen, unser Vater war wahrlich irregehend. Die haben den doch ausgenutzt, diese Armen. Jedes Mal bei der Ernte nehmen sie die Hälfte, nehmen die noch die Reste. Und was ist uns geblieben? Dieses ein bisschen? Nein, wir werden das nicht mehr machen. Die ganze Ernte gehört uns. Sie werden nicht mal ein Körnchen von dieser Ernte bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala fängt ihre Geschichte an, indem er sagt, sie planten und schwuren bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie was? Dass sie morgens, während die Armen und die Menschen schlafen, die ganze Ernte einsammeln, verstecken und niemand von den Leuten das was von mitkriegt. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Das ist die erste Lehre, die wir aus dieser Geschichte lernen. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Sie sagen nicht Inshallah. Und ich sage euch, wer nicht Inshallah sagt, ist ein Verlierer. Wenn du was vorhast, du möchtest was machen und du gehst zu dieser Sache, wo gehst du hin zur Arbeit? Inshallah. Ich gehe einkaufen, Inshallah. Ich werde heiraten, Inshallah. Ich möchte mein Kind, Inshallah. Diese Leute waren sich so sicher mit ihrem Vorhaben, dass sie nicht Inshallah gesagt haben. Allah bestrafte sie. Deshalb heute, wir sagen zu den Jungen, zu den Frauen, zu unseren Eltern, wenn du was vorhast, stell dir mal vor, ich gebe dir ein Beispiel. Warum? Weil du, wenn du schwörst, du sagst Wallah und du hast nicht ein Istisna gemacht, ein Vorbehalt, musst du Folgendes machen. 10 Armen speisen. Hast du nicht gefunden. Du musst ein Sklaven befreien. Hast du nicht gefunden. Du musst 3 Tage fasten. Aber stell dir mal vor, du bist nur am Schwören. Entweder bist du nur am Fasten oder entweder, yalla, holt man nochmal 10 Armen zum Speisen. Am nächsten Tag holt mir nochmal 10. Weil du nur am Schwören bist. Du sagst nicht, Inshallah. Und die waren sich so sicher. Heute, wenn ein Vater seinen Sohn bestrafen möchte, er ist sauer auf ihn. Ich sag, ich schlag dich, Wallahi, ich schlag dich. Dann muss er ihn schlagen. Ansonsten muss er 3 Tage fasten. Aber wenn er gesagt hätte, Wallahi, Inshallah, wenn ich dich gleich erwische, kriegst du Schläge. Stell dir mal vor, nach ein paar Minuten hat sich der Vater, Wallahi, die Suppe ist gekommen und Marmeta, Safi, man hat gegessen, man möchte sich zurücklehnen, ich habe keine Kraft mehr. Safi, der Schwör ist weg. Hat sich erledigt. Ich muss nicht zurück. Ich muss nicht ihn schlagen. Siehst du, wie viel Gewinn bei Inshallah drin steckt? Sulaiman a.s., wie bei Bukhari, oder Abi Hurairah radiallahu anhu, sagte, Wallahi la atufanna al-yawma ala 90 imra'atin. Er sagte, ich werde heute 90 von meinen Frauen einen Besuch abstatten. Jetzt viele sagen, du hast 90? Was, wie viele Frauen hat er? Okay. Wundere dich aber mehr als das. Sulaiman hat zugehört, wie die Ameisen gesprochen haben und hat verstanden, was sie reden. Sulaiman hatte als Armee die Djinn und die Afarit, sie waren seine Untertanen. Sulaiman, wenn er gelaufen ist, hat gehört, wie die Vögel sprechen und wie die Tiere sprechen. Und in der Tora steht geschrieben, dass er 1000 Frauen hatte. 1000 Frauen. Also, er schwor, hat gesagt, ich werde heute 90 von meinen Frauen einen Besuch abstatten. Jede von ihnen wird mir einen Sohn gebären, auf die Welt bringen, der ein Kämpfer für Allah ist. Der Engel sagte zu ihm, sag doch, inshallah. Hat er vergessen. Dann hat eine einzige Frau ein Kind geboren, der ein halber Mensch war. Der war nicht mal ganz. Jetzt kommt der Prophet Muhammad s.a.w. und sagt dazu, bei Allah, hätte er inshallah gesagt, hätte das bekommen, was er wollte. Hast du gesehen, dieses inshallah? In Al-Quran ist voll davon. Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns, weil es Adab ist. Es hat mit Manieren zu tun. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Du solltest niemals so eine Sache sagen, ich tue es, außer du sagst, so Allah will. Siehst du Adab, die Manieren? Allah lehrt uns. Du solltest niemals sagen, ich mache irgendwas. Wo gehst du hin? Wallah, ich gehe heute nach Rieden. Inshallah. Ich treffe mich gleich mit meiner Frau einkaufen. Inshallah. Warum? Weil wir sollten lernen, La hawla wa la quwwata illa billah zu sagen. Kennt jemand dieses La hawla wa la quwwata illa billah? Wer kennt das nicht? Ihr schämt euch? Sagt doch, wer kennt dieses nicht? Also wir kennen das alle. Okay, eine andere Frage. Was bedeutet das? Yalla, sieh. Ein Glas Wasser für denjenigen, der es weiß. Yalla, heute können wir das lernen, wenn wir es nicht wissen. Unsere fleißigen Schüler aus Wuppertal. Tfadda. Allahu Akbar. Es gibt noch einmal lauter. Es gibt noch keine Kraft und Macht, außer bei Allah. Das heißt, du ergibst dich und sagst, ich habe weder Kraft noch Macht, außer wenn Allah es mir gibt. Insha'Allah. Musa alayhi salatu wassalam. Hier für die Jungen, die heute lernen wollen und die heute heiraten vielleicht. Ah, manche sind schon verheiratet, ist schon vorbei. Ja, okay, manche. Musa alayhi salatu wassalam, als er von Ägypten geflohen ist zu Midian. Kennt ihr die Geschichte, wo er geflohen ist? Ich erzähle die Geschichte, damit wir, weil viele, wenn die nicht kennen, damit wir den Zusammenhang haben. Musa a.s. war wo? Bei Pharaon, oder? Er hat ihn ja großgezogen. Eines Tages kam er in die Stadt, sah wie ein Jude mit einem Untertan von Pharaon am Streiten ist. Sagte Musa, hilf mir gegen den. Musa hat ihm eine Faust gegeben, lag er tot auf dem Boden. Subhanallah, und er hat Allah um Vergebung gebeten. Surat al-Qasas. Nach ein paar Tagen kam ein Mann und sagte, du Musa, flieh. Die Leute sind am Planen, um dich zu töten. Dann hat er Ägypten verlassen und ist wo? Nach Midian gekommen. Er kommt nach Midian, eine Stadt, die nicht unter der Macht von Frauen war. Sah ein Brunnen, mehrere Leute drumherum und zwei Frauen mit Hijab und so beiseite. Hat sich gewundert, warum diese Frauen nicht kommen, auch um ihre Tiere Wasser zu geben. Das ist eine Lehre für unsere Frauen, dass sie sich schämen, dass sie sich zurückziehen, wenn Männer in der Zugegend sind, da. Nicht Sommerschlussverkauf, yalla! Ja, yalla, lass uns ein bisschen boxen, damit wir 3 T-Shirts bekommen und 3 Hosen bekommen. Die Frauen saßen ganz, standen ganz weit weg. Musa ging dahin, höflich gefragt, was ist mit euch los? Sagten, wir wollen unsere Tiere Wasser geben. Und unser Vater ist ein alter Mann. Guck mal, sie begründen das. Wir sind nicht rausgekommen, weil wir ein bisschen Sonne wollen. Ha? Unser Vater ist ein alter Mann, ist nicht in der Lage, das zu tun. Also soll er die... Sagte Musa, ich mache das für euch. Hat ihnen Wasser gegeben, der Tiere. Und ist geflohen in den Schatten eines Baumes. Unser einer heute wird sagen, echt, euer Vater ist krank, was mit dem? Was hat er für eine Krankheit? Hat er versucht, diese Medizin und diese Medizin? Gib mir doch deine Telefonnummer, vielleicht meine Mutter kann helfen, mein Vater, irgendwas. Ha? Sollen wir vielleicht noch einen Kaffee trinken? Nein, Musa hat seine Arbeit erledigt und ist geflohen in den Schatten eines Baumes. Subhanallah. Die Frauen gingen nach Hause und erzählten über diesen Mann, über Musa a.s. Schickte eine Tochter von denen, dass sie Musa holt, damit der Vater seine Dankbarkeit erweisen kann. Guck mal. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Eine von den Frauen kam, total voller Scham. Allahu Akbar. Unsere Frauen, hört mal zu. Diese Frau kam, will diesen Mann ansprechen. Aber voller Scham. Gesenkten Blick. Ha? Heute da wird geguckt bis oben, bis unten. Da macht er Bilder, Polaroid und Kodak und alles. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Ist er gekommen? Musa sagte zu ihr, lauf mir hinterher. Und wenn du nach links, nach rechts willst, nach rechts, nach links, ja, schmeiß einen Stein. Ja, dann weiß ich die Richtung. Allahu Akbar. Warum? Die Gelehrten sagen, Musa war ein Amin, ein vertrauenswürdiger Mensch. Er wollte nicht, dass in den Wind die Klamotten an der Frau kleben bleiben, dass er ihr Körper sieht. Also hat er gesagt, lauf mir hinterher. Allahu Akbar, was für eine Amana. Als er zu dem Mann gekommen ist, ihr Vater, hat der Vater ihm ein Angebot gemacht. Sagte, ich möchte, dass du bei mir 8 Jahre arbeitest. Und wenn du möchtest, könntest du 10. Das ist sozusagen die Brautgabe. Ha? Jetzt kommt dieses Vorbehalt. Du wirst mich inshallah, wenn Allah so will, von den Rechtschaffenden finden. Siehst du Istisna? Heute viele von uns, der betet 5 Tage, 3 Tage, hat Ramadan gefastet. Ach, ich bin Ibn Taymiyyah. Ich bin, weißt du, wie rechtschaffen ich bin? Ich habe die Mütze ein bisschen barzhaft. Ihr seid alle irregehend. Ich bin der Einzige, der rechtschaffen ist. Sag inshallah. Inshallah gehört zu den Mu'minin. Wallahi al-Azim, Muhammad ibn Idris. Wer ist das? Al-Shafi'i. Al-Shafi'i heißt Muhammad ibn Idris. Hat Folgendes gesagt. Sagte, uhibbu s-salihina walastu minhum. Allahu Akbar. Sagte, ich liebe die Rechtschaffenen, aber ich bin nicht einer von ihnen. Sagte Ahmed ibn Hanbal zu ihm, wie? Du? Aber guck mal, dieses Istisna vorbehalt. Inshallah, wenn Allah so will, weil er weiß, was in meinem Herzen ist. Ibrahim a.s., als er seinen Sohn opfern wollte, kennen wir alle die Geschichte. Was hat Ismail gesagt? Sagte, dreh mich auf mein Gesicht zum Boden. Weil vielleicht, wenn ich das Messer sehe oder so, vielleicht kriege ich Angst. Und sagte, Baba, nein, tu das nicht. Ich will das Messer nicht sehen, damit ich keine Angst bekomme. Und dann sagte er, Inshallah gehöre ich zu den Geduldigen. Allahu Akbar. Hast du gesehen? Al-Istisna. Diese Leute gingen mit einem Vorsatz, aber die haben nicht Inshallah gesagt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft. Weil At-Tafawutu ala Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Adab. Lerne das heute. Egal was du tun möchtest, sogar wenn du das essen möchtest. Sag, inshallah werden wir gleich essen. Inshallah trinken wir gleich Tee. Inshallah werde ich das und das machen. Baba, gehst du einkaufen? Inshallah. Wenn Allah so will. Und deshalb, Rasul war niemals sauer, wenn eine Sache gemacht werden sollte und er hat sie nicht geschafft. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, لو قدر لكان. Wenn Allah es wollte, dann wäre es geschehen. Das ist Adab, was wir lernen müssen. Diese Leute fanden ihr Vater als irregehend. Der weiß nicht, wie man mit dem Geld umgeht. Jahrelang lässt er sich ausnutzen von den armen Leuten. Wir werden heute diese armen Leute erziehen. Gehen wir in der Nacht, sammeln wir die ganzen Früchte und dann weg. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil die kein Istisna gemacht haben. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. In der Nacht, während sie schliefen und sie planten, und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala gerade diesbezüglich? Und sie planen, also sie schmieden Pläne. Und Allah schmiedet Pläne, doch Allah schmiedet die besten Pläne. Viele von uns heute vielleicht plant irgendwas, aber Allah weiß das besser als du. Während sie schliefen, kam eine Heimsuchung von Allah subhanahu wa ta'ala, hat den ganzen Garten mit seinen Früchten vernichtet. Alles vernichtet. Morgens sind die aufgewacht und gesagt, komm, wenn ihr eure Früchte sammeln wollt, steht auf, lasst uns das machen. Und dann gingen sie, indem sie flüsterten, Wallahi, diese Armen werden nichts bekommen. Diese Armen, jahrelang haben sie unserem Vater, immer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. Sie sind gegangen, stolz, voller Hass auf diese Armen und mit Macht. Was heißt mit Macht? Heute, wenn du zu jemandem sagst, sag inshallah, er wird dir sagen, wofür? Ha? Man erzählt über Juha. Kennt jemand Juha? Juha und sein Esel, ja? Ist ein arabischer, so, man erzählt immer, man macht immer Beispiele so. Dieser Juha wollte mal eine Kuh kaufen. Sagte jemand zu ihm, sag inshallah. Sagte, warum soll ich inshallah sagen? Das Geld in meiner Tasche und die Kühe sind auf dem Markt. Also, er ist gegangen und hat gedacht, dass er Macht hat. Diese Leute sind gegangen und hatten gedacht, was? Wir haben Macht. Wir schaffen es. Wer kann uns da in die Quere kommen? Viele Leute denken das heute. Wer kann uns in die Quere kommen? Du, derjenige, der heute seine Mutter schlecht behandelt. Du derjenige, der heute irgendjemand unrecht behandelt. Du derjenige, der vielleicht eine Freundin hat, ha? Oder anderes. Du gehst dahin und denkst, ich habe Macht. Ich kann das. Allah sieht dich und du gehst stolz, erhobenen Hauptes, als gäbe es kein Morgen. Wie würde die Strafe aussehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala gerade wegen dieses, was in deinem Herz ist, bestraft? Diese Leute, als ihnen das passiert ist, gingen sie zum Garten, gucken sie, alles ist kaputt, verwüstet. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagt, فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, sie war schwarz, wie die Nacht. Der Boden war schwarz. Stell dir mal vor, deine Ernte, du bist abends am Planen und Rechnen und wenn wir das verkauft haben, kaufe ich mir einen Mercedes. Und von diesem Geld lassen wir das Haus renovieren. Und so, ich stehe morgen auf, ist alles weg. Weil wir sagen, du planst und Allah plant. Aber Allah hat die besten Pläne als du. Jetzt, als sie das gesehen haben, sagen sie, bei Allah, wir waren im Irrtum. Wir waren im Irrtum. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen, Brüder und Schwestern. Wenn du einen Fehler machst, wenn du eine Übertretung gemacht hast, dass du zusagst, dass du es zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast. Damit deine Taube angenommen wird. Wie willst du Taube machen und dass es angenommen wird, wenn du nicht zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast? Wenn ich jetzt meinen Sohn, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und ihn recht leiten, wenn ich ihn jetzt erziehen möchte, er hat einen Fehler gemacht. Und er guckt mich an, ich sage, Baba, du hast einen Fehler gemacht. Und er guckt mich so an, was will er mir eigentlich damit sagen? Du hast einen Fehler gemacht, nicht ich. Nein, nein, hier in der Religion, damit du eine Taube machst, die Allah annimmt, das Erste, zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nimm dir Yunus, alayhi. Wer kennt Yunus nicht? Der im Bauch des Wales, ha? Kennen wir die Geschichte von Yunus? Alhamdulillah. Yunus war ein Prophet, ein Gesandter von Allah subhanahu wa ta'ala. Hatte ihn zu einem Ort geschickt, er sollte zu Allah rufen. Als diese Leute die Religion nicht angenommen haben, hatte die Nase voll von denen, hatte den Ort verlassen. Aber er hätte warten müssen auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Als Strafe hat ihm der Wal in seinem Mund, in seinem Bauch. Jetzt guck mal, er hat nicht gesagt, oh Allah, rette mich, oh Allah, hol mich aus der Dunkelheit. Hat er gesagt, La ilaha illallah, subhanak, inni kuntu min al-zalimin, Allahu Akbar. Er sagt, bei Allah, es gibt keine Gottheit außer dir. Gepriesen seist du, ich war einer der Ungerechten. Guck mal, wie er direkt zugibt. Die Belohnung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, so haben wir ihn gerettet. Direkt. Musa alayhi salatu wassalam, als er diesem Mann eine Faust gegeben hat und er lag tot auf dem Boden, sagte, dies ist eine Tat vom Teufel. Ich wollte es nicht, ich wollte nicht töten. Dies ist eine Tat vom Teufel. Oh Allah, vergib mir. In derselben Ayah, kein Platz dazwischen. Faghafara Allah. Allah hat ihm vergeben. Warum? Weil er zugegeben hat. Du heute, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du eine Übertretung gemacht hast, damit Allah dich annimmt, damit er dich recht leitet, damit du das Gefühl hast, dass der Weg, den du gehst, angenommen wird, was solltest du machen? Zugeben erstmal. Ich war einer der Ungerechten. Oh Allah, ich habe deinen Blick auf mich nicht respektiert. Oh Allah, als ich mit dieser Frau, oh Allah, als ich geklaut habe, oh Allah, als ich meinen Vater, oh, ich war einer der Ungerechten. Damit das in deinem Herz ein Klick macht, damit dein Herz von innen gewaschen wird. Dann sagt er, sie haben direkt zugegeben, wir gehörten zu den Ungerechten. Jetzt sagte der Kleinste unter ihnen, viele denken, wenn die Eier lesen, der Kleinste unter ihnen. Es ist nicht der Kleinste unter ihnen, der Gemäßigte. Auf Arabisch, ahsanuhum tariqa. Der Beste, der reden kann, der am besten Verstand hat, sagte zu ihnen, habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet Allah preisen? Subhanallah. Rasul sallam sagt, fil Hadith, sagt, la an aqula, auf das ich sage, Subhanallah, walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. sagt, auf das ich sage, gepriesen sei Allah. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Allah gebührt alles Lob. Und Allah ist der Allergrößte, ist mir lieber als alles, was diese Dunya anbietet. Ha? Autos und alles. Guck mal, nur diese Worte. Und wir haben in der Hadith über Juwayriya, radiyallahu anha, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinat arshih, wa midada kalibatih. Guck mal, ein paar Worte. Aber diese Worte kommen ja um Al-Qiyama, die haben ein Gewicht. Gepriesen sei Allah, ihm gebührt alles Dank. In der Anzahl seiner Schöpfung. Yalla, fang an zu zählen. Herr, holt mal bitte einen Zettel und wir fangen an. An Menschen, Anzahl an. Können wir die Menschen zählen, die vor uns gelebt haben, die heute noch erschaffen werden, bis Yawm al-Qiyamah? Fang an zu zählen. Menschen, Steine, Bäume, Fische, alles, was dir überhaupt einfällt, schreib auf. In dieser Anzahl sagst du, ich danke dir, Allah. Dir gebührt der Dank. In der Anzahl deiner Schöpfung. Warida nafsi. Alles, was dich zufriedenstellt, ja Allah. Wie viele von uns macht ein Mitgebet, indem er sagt, oh Allah, mach mich zufrieden mit dem, was dich zufrieden macht. Wie viele? Oh Allah, mach mich bescheiden. Oh Allah, lass mich von denjenigen sein, die zufrieden sind mit dem, was du ihnen gegeben hast. Und lass mich nicht immer zu den anderen gucken und das, was du ihnen gegeben hast, haben wollen. Wie viele von uns? Dieser Neid, der in unserem Herz ist. Alles, was dich zufrieden stellt, ja Allah. Und das, was Allah zufrieden stellt, kann nicht erfasst werden. Und in dem Gewicht seines Throns. Weißt du, was dieser Thron bedeutet? Und was für ein Gewicht er hat? Rasul berichtet über nur einen Engel. Wie viele Engel tragen den Thron? Nicht die aus Supertal, andere. Wie viele Engel tragen den Thron? Acht Engel. Hör mal zu, die Beschreibung von einem. Rasul sagt, zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter, also die Strecke, ist eine Reise von 70 Jahren. Das ist ein Engel von denen, die den Thron tragen. Wenn dieser Engel nur von seinem Ohrläppchen bis seine Schulter eine Reise von 70 Jahren, wie sieht sein Kopf aus? Wie sehen seine Arme aus? Wie sehen seine Beine aus? Wie sieht überhaupt der Thron aus? Dieses Gewicht. Und dann, Midada Kalimate, die Anzahl seiner Worte. Und ich kann dir sagen, durch den Koran, zwei Ayat, einmal in Surat al-Kahf und einmal in Surat al-Luqman, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr versucht, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala in Zahlen zu erfassen, werdet ihr es nicht schaffen. Subhanallah. Für diese Leute, die Gemäßigte unter ihnen, sagt, preist Allah. Sagt ihnen, subhanallah, Rabbina, inna kunna zalimin. Wir gehörten zu den Ungerechten. Und das ist eine Sache, die jeder von uns, wenn jemand zu ihm sagt, Allah, er soll seinen Blick senken, er soll seinen Kopf senken, um zu zeigen, dass Allah der Erhabene ist. Es gibt Geschichten über Leute, die sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen schönen Tod schenken. Ein Tod, in dem Zeichen gezeigt werden, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala ist geschrieben auf unserem Gesicht. Es gibt Leute, kurz vor seinem Tod, sag la ilaha illallah, gib mir eine Zigarette, lass die Musik laufen. Ich will meine letzten Sekunden im Leben genießen. Guck mal, wenn du so zu Allah ankommst. Ha? Er hat ihnen gesagt, preist Allah. Ich sage zu diesem, der gerade kurz vorm Sterben ist. Und Gelehrten, wallahi, die erzählen Geschichten und sie weinen. Die sagen, wir haben zu deinem Mann gesagt, sag la ilaha illallah. Sag, gib mir eine Zigarette, lass mal die Musik laufen. Könnt ihr mir nicht für die letzte Stunde meines Lebens eine Bauchtänzerin holen? Nein, der Name Allah subhanahu wa ta'ala sollte ständig auf deiner Zunge rollen. Und ich sollte immer mit Ehrenerweisung Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq wird über ihn berichtet. Man hat ihn nicht ein einziges Mal in seinem Leben gesehen, dass er seinen Kopf zum Himmel gehoben hat. Guck mal, wie viel. Subhanallah. Als Mus'ab ibn Umair jemand erziehen wollte von den Ansar, jemand von den Ansar hat einen Fehler gemacht. Und da war Abdullah ibn Zubair zugegen. Als er gehört hat, dass er ihn peitschen wollte, kam er und hat gesagt: Ala tahfazu fina wasiyyata Rasulillah? Wieso bewahrst du nicht das, was Rasul sallam uns gesagt hat? Sagte, was ist das? Hat er gesagt, wenn einer von den Ansar einen Fehler macht, vergibt ihm, verzeiht ihm. Und wenn er Gutes macht, hilft ihm dabei. Dieser hat die Peitsche aus seiner Hand geworfen, hat sich auf den Boden gelegt. So, sein Gesicht auf dem Boden. Hat er gesagt, der Befehl des Propheten Muhammad sallam über meinen Kopf. Aber das ist dieses Ittaqillah. Guck mal, er musste das nicht machen. Er hätte seine Peitsche geworfen. Aber guck mal, dieses Verständnis für ihn, Ittaqillah, furchte Allah. Wie viele von uns, wenn du ihm sagst, furchte Allah, pumpt er nicht seine Brust so nach vorne und sagt er, mein Gott, lass mich doch in Ruhe, ich bin noch jung. Ha? Ich bin noch jung. Habt ihr jemals gehört, dass jemand, der jung war, gestorben ist? Oder nur ältere Leute sterben? Ha? Nur ältere Leute sterben, unsere Väter? Oder gibt es auch junge Leute, die sterben? Mit 16 und 17 und 18. Ha? Gibt es? Das ist es. Er hat ihnen gesagt, preist Allah. So haben sie Allah gepriesen. So haben sie Allah gepriesen. Und deshalb will ich euch sagen, Wallahi allazi la ilaha illahu, ein Körnchen Iman in deinem Herzen kann dich Yawm al-Qiyamah vom Höhlenfeuer retten. Wir nehmen ein Hadith und eine Geschichte. Der Hadith ist über Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, und dieser Hadith ist bei Imam Muslim, in seinem Sahih. Sagt Abu Sa'id al-Khudri, Rasul s.a.w. hat berichtet, und dieser Hadith ist sehr lang, über Shafa'a, über die Fürsprache. Sagt er, wenn die Mu'minin fertig sind mit der Abrechnung vor Allah subhanahu wa ta'ala, stehen sie da und sagen, oh Allah, unsere Brüder, die sind im Höllenfeuer. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, es gibt keiner, der so gesorgt ist um seine Brüder wie die Mu'minin. Die sagen, oh Allah, unsere Brüder sind im Höllenfeuer. Und ihr wisst, dass im Höllenfeuer die Stellen des Wudus nicht verbrannt werden. Deshalb, Bruder, immer wenn du Wudu machst, achte darauf, dass du Wudu machst richtig. Ha? Das kann dir helfen, Yawm al-Qiyamah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, geht hin und holt aus dem Feuer, wer in seinem Herzen ein Dinar Größe von Iman. Haben sie viele Menschen rausgeholt. Sagte, oh Allah, wir taten das, was du uns anbefohlen hast. Sagte, holt daraus, wer in seinem Herzen ein halben Dinar von Iman ist. Haben sie viele Menschen rausgeholt. Sagt er, holt daraus, wer in seinem Herzen eine Warra, das heißt ein Iman, im Gewicht eines Stäubchen. Stäubchen? Man kann das doch kaum mit dem Auge sehen. Man kann das nicht mal in der Waage, das macht nichts in der Waage. Nein, holt daraus, wer in seinem Herzen ein Iman in der Größe eines Stäubchen, im Gewicht eines Stäubchen. Dann holen die Leute raus und sagen sie, oh Allah, wir haben niemals in ihr hinterlassen, der gut war, in dem ein bisschen gut war. Jetzt will ich dir eine Geschichte erzählen, die ist so witzig, aber das ist ein Beweis dafür, dass wer Allah fürchtet und ein bisschen Körnchen Iman in seinem Herz hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn niemals im Stich lassen. Und diese Geschichte, subhanallah, ist wahr. Ali al-Tantawi, und der war ein Gelehrter in Al-Azhar, Rahimahullah, erzählt, subhanallah, er war Gelehrter und er hat Leute unterrichtet. Sagte, Leute, die neuen Studenten sind gekommen und dann fing ich an, die Leute zu unterrichten. Und unter diesen Studenten war einer, der war sehr gottesfürchtig, aber sein Problem war, er war Ahmak. Sein Verstand war ein bisschen beschränkt, ja. Sagte Gelehrter zu ihnen, weil er ihnen den Islam beibringen will, sagte zu ihm, keiner von euch soll arbeitslos sein. Jeder soll für sein Luqma, das Essen, was er essen will, selber arbeiten gehen. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der die Menschen immer fragt, gib, gib, gib, ya'ti yawm al-qiyama, ولا مزعة لحم في وجهك. هات زين جزيش فلور. جيب هات جيب. Nein, sagt dieser Gelehrte, wollte ihn sagen, seid Gelehrten, lernt. Aber geht selber und arbeitet. Und jeder soll gucken, was sein Vater gemacht hat vorher und soll den Beruf ausüben, den sein Vater ausgeübt hat. Und dabei soll er Allah fürchten. Der Junge jetzt total motiviert, geht nach Hause, sagt, Mama, was hat mein Vater gearbeitet? Was hat er gemacht? Sagte, wieso fragst du so eine Frage? Lass das. Sagte, Mama, ich will wissen, was hat mein Vater für einen Beruf gehabt? Ja, musst du das unbedingt wissen, lass das. Er hat so auf sie eingeredet, dass sie ihm gesagt hat, dein Vater war ein Dieb. Er hat als Harami gearbeitet. Jetzt, wie willst du Dieb sein und Allah dabei fürchten? Der Mann hat gesagt, nein, der Gelehrte hat uns gesagt, wir müssen den Beruf des Vaters ausüben, dann wird er es machen. Er ist rausgegangen, sagen wir, wir beklauen den Nachbarn. La, la, la. Nachbar, Abdullah ibn Umar berichtet, muttafaqun alayh, Rasul sallam hat gesagt, der Jibril hat so lange auf mich eingeredet, bis ich, in Bezug auf meinen Nachbar, bis ich gedacht habe, er wird ihn zum Erben einsetzen. Lass mal den Nachbarn. Er geht noch ein paar Häuser, eine Familie, die haben zwei Waisenkinder. Nee, Waisenkinder. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer das Geld des Waisenkindes nimmt, der wird Feuer in seinen Bauch bekommen. Er geht weiter, noch ein Haus, da ist nur eine Frau mit zwei Kindern. Ne, a'udhu billah, Zulm, ungerecht. Er geht weiter. Und er hat sich schon einen Rucksack so und Taschenlampe und ein paar Werkzeuge. Ja? Auf einmal sieht er eine große Villa. Bleibt er da unten sitzen, bis die Nacht eingebrochen ist, geht er ins Haus, ein Riesenhaus, eine Riesenvilla. Alle am Schlafen. Er sucht von einem Zimmer zu einem Zimmer. Wo hat er sein Safe? Wo ist sein Geld? Hat er das gefunden? Hat es aufgekriegt? Und jetzt hat er das ganze Geld. Alles Mögliche. Alles auf den Tisch gelegt. Und dann will er das einpacken in den Taschen und sagt, Subhanallah, vielleicht dieser Mann hat die Zakat des Geldes nicht rausgegeben. Hast du jemals in deinem Leben so einen Dieb gesehen? Er will Allah fürchten, ne? Hat er angefangen zu zählen, die Zakat davon, die Zakat ein bisschen so. Während er zählt und so, auf einmal hört er den Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Er hat gesagt, nee, jetzt ist Salatzeit. Geht er, sucht er einen Ort, da hat er so einen Brunnen gefunden, mitten irgendwo im Haus, fing er an, Wudu zu machen. Der Mann im Haus hört Geräusche. Was ist da los? Er steht auf, sieht einen Mann, ist am Wudu machen bei dem. Guckt er in dem Zimmer, das ganze Geld aus seinem Safe ist draußen. Was ist da los? Sagt er, du, was machst du denn da? Sagt, hör mal, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ist Gebetszeit. Und was macht er? Sagt er, willst du mitbeten? Sagt er, ja. Dann sagt er, bete vor, weil Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, la ya rajula rajula bi sultanihi illa bi idhnih. Sagt er, der Mann darf nicht als Imam in dem Haus eines anderen sein, außer er erlaubt ihm das. Ein Dieb, der auch Faqih ist, der hat Fiqh. Die haben gebetet und so, und der Mann, sein Kopf, der kann nicht mit. Was passiert denn da? Sagte, erzähl mir, was los ist. Sagte, Wallah, ich bin ein Schüler an der Uni so und so, und der Gelehrte hat gesagt, du solltest den Beruf deines Vaters ausüben, aber du solltest dabei Allah fürchten. Ich wollte dir dein Geld klauen, und ich habe gedacht, vielleicht hast du die Zakat nicht gegeben, deshalb habe ich angefangen so zu trennen, damit ich die Zakat bezahle. Der Mann, der wäre fast explodiert. Der glaubt nicht, was er hört. Was ist das für ein Mensch? Sagte zu ihm, leben deine Eltern? Sagte, nur meine Mutter. Sagte, bring sie hier hin, damit sie bei uns wohnt. Und ich gebe dir meine Tochter zu Frau. Und dann bist du jemand, der an meine rechte Arm ist. Und diese Geschichte ist wirklich wahr. Aber achte darauf, dieser Mensch ist Ahmad. Also sein Verstand. Aber dieses Körnchen Iman in seinem Herz hat ihm die Dunya gegeben. Dieser reiche Mann, obwohl normalerweise unsere Leute heute mit dem Ghaliz al-Qalb, diese Härte, er hätte die Polizei geholt und er hätte gesagt, die Hälfte meines Geld, der hat bestimmt schon vorher geklaut, da fehlten noch, und dieser Mann wird vielleicht 20, 30 Jahre kriegen für irgendwas, was er vielleicht nicht gemacht hat. Aber guck mal, subhanallah, dieser Mann, er will was machen, aber es ist immer die Furcht von Allah subhanahu wa ta'ala da. Diese Leute hatten was vor. Sie wollten was Böses machen. Aber sie haben Allah gefürchtet. Irgendwo war ein Körnchen Iman in ihren Herzen. Das Zweite, wir sagen zu unseren Eltern, wer seinen Kindern Iman beibringt, das kann ihm was ausnutzen. Und wir sehen das. Wie viele Leute? Sein Vater war jemand, der salih ist, rechtschaffen. Er hat ihm Gebet beigebracht. Er hat ihm ein bisschen Koran beigebracht. Er hat ihm Hadith von Rasulullah s.a.w. beigebracht. Aber irgendwann, als er aufgewachsen ist, ist er vom Weg abgegangen. 18 Jahre hat er eine Freundin gehabt. Mit der Schille, mit den Freunden ein bisschen in der Disco und so. Aber irgendwann kam eine Zeit, wo man ihn an Allah erinnert hat, dann hat er alles gelassen und ist zurück zu Allah gekehrt. Kennen wir das? Geschichten. Wir kennen Geschichten. Und das ist, was wir sagen zu unseren Vätern. Pflanze den Iman in dem Herzen deines Sohnes. Das kann ihm ausnutzen später. Wallahi, ich kenne viele Leute, die haben viele Fehler gemacht. Aber heute, wenn er mit dir redet, sagt er zu mir, Wallahi, mein Vater, der hat mir viel genutzt. Der hat mir immer als Kind immer Geschichten erzählt. Der hat mir das erzählt. Der hat mir und dieser Iman, auch wenn er ein bisschen schwach geworden ist, ist er zurückgekommen. Wisst ihr, wie ich das beschreibe? Vergibt mir, wenn dieses Beispiel vielleicht nicht so gut ist. Wie die Lampe. Stell dir mal vor, jetzt dieses Gehäuse nicht da wäre. Und wir lassen diese Lampe ein Jahr. Wird sie voll Staub, oder? Und sie kann ihr Licht nicht hundertprozentig geben. Aber guck mal, wenn du einen Lappen nimmst und einmal über diese Lampe streichst, was macht die? Fängt an zu glänzen und gibt ihr Licht. So ist der Mu'min. إِذَا ذُكِّرَ بِاللَّهِ ذَكَرَ. Und das Letzte aus dieser Lehre und Sahih, Wallahi, diese Geschichte, da kannst du 100 von Lehren noch dazu nehmen. Die letzte Lehre, die wir daraus nehmen, ist, Allah subhanahu wa ta'ala beendet diese Geschichte, indem er sagt, كَذَلِكَ الْعَذَابِ. So ist die Strafe. Und die Strafe am Ende der Tage ist schlimmer, wenn sie es nur wussten. Wenn sie es nur wussten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft die Menschen für das, was sie tun. Ich gebe dir eine Form von einer Strafe. Gleich ist Salat al-Asr. Rasulullah sagt, der Hadith ist muttafaqun alayhi, über Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, sagt, wer das Asr-Gebet verpasst, als hätte er seine Familie und sein Geld verloren. Ein Azab, eine Strafe. Diese Leute haben das, was sie hatten, sie wollten den anderen das vorenthalten, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das weggenommen. Guck mal, durch eine Sünde, dadurch, dass du Salat al-Asr nicht gebetet hast, und subhanallah, alhamdulillah, ich bin Allah so dankbar, dass ich vom Fernsehen und diese ganzen Sachen weit weg bin. Heute gerade erfahren, auf dem Weg hierhin, Marokko spielt, ha? Obwohl ich will euch mit diesem Thema beschäftigen. Aber alhamdulillah, dass viele von euch sagen, es interessiert mich nicht, ob sie gewinnen, ob sie verlieren, es ist nicht mein Problem. Aber viele Leute heute sitzen da und vielleicht das Asr-Gebet verspäten. Und vielleicht ist er sauer. Warum Gott verloren? Ich meine, was macht er denn da? Und er flippt aus und er dreht durch. Und das Asr-Gebet betet er nicht und sagt der Rasulullah, als hätte er seine Familie und sein Geld verloren. Das Zweite, aus diesem Zusammenhang, Al-Azab, Allah subhanahu wa ta'ala schadet und nutzt. Und nur er, subhanahu wa ta'ala, hat diese Eigenschaft, dass er dir schadet. Er hat ihnen geschadet und er hat sie zurückgebracht zu sich, oder? Er hat ihnen geschadet und sie zurückgeholt. Manchmal schadet Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern, weil er sich zurückholen will zu sich. Stell dir mal vor, jemand geht irgendwo hin, er möchte was machen. Und auf dem Weg passiert ihm irgendwas. Er sieht einen Unfall, er sieht irgendwas. Und er steht da und sagt, subhanallah, das hätte mir genauso passieren können. Vielleicht jemand in der Familie wird Schaden zugefügt. Und er wird wach. Wallahi, ich kenne viele Leute, wenn der Vater gestorben ist, dieser Junge hast du niemals in der Moschee gesehen. Plötzlich kommt er, Totengebet, der Mann steht da und ist am Weinen, mein Vater und so. Und dann geht er zum Begräbnis. Plötzlich jeden Tag siehst du ihn wieder in der Moschee. Und jedes Mal siehst du diese Frömmigkeit, diese Demut. Ha? Ihm ist was passiert, aber Allah hat ihn zurück zu sich geholt. Und wir sollten auch wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Tod festgeschrieben hat. Stell dir mal vor, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass du in Marokko stirbst, wirst du in Marokko sterben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass du in Indien stirbst, wirst du in Indien sterben. Sag ich habe Indien? Wer interessiert sich für Indien? Rasul sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er den Tod eines Menschen in einem Ort bestimmt, lässt diesen Menschen ein Verlangen danach haben. Stell dir mal vor, du bist jetzt jung, 20, 21 Jahre, sagt, ich möchte selbstständig werden. Was will ich werden, Attar? Ich möchte Gewürzehändler werden. Und ich möchte heute nach Indien. Ja, Marokko, deine Familie, hol mal dort Gewürze. Ne, ich will nach Indien. Und alle versuchen ihm das auszureden. Er geht nach Indien, um was? Um dort zu sterben. Und Sulaiman alaihi salam, al-Hakim, eines Tages stand er da und wie wir gesagt haben, dieser Sulaiman hat Macht gehabt. Er konnte Sachen machen und sehen, die für uns heute unvorstellbar ist. Ein Mann war bei ihm, ist mit Sulaiman am Reden. Plötzlich kommt der Engel des Todes rein. Als er den Mann gesehen hat, guckte ihn richtig böse an. Dieser Mann hat richtig Angst bekommen. Warum guckt er mich so an? Was will er von mir? Als der Engel des Todes weg war, in der Gestalt eines Menschen natürlich, sagte der Mann zu Sulaiman, bitte, guck mal, dass ich so schnell wie möglich von hier nach Indien verfrachtet werde. Natürlich durch die Macht und so, er ist verfrachtet worden nach Indien. Jetzt, Sulaiman begegnete den Engel des Todes noch einmal. Sagte, warum hast du den Mann so böse angeguckt? Sagte, ich habe mich gewundert. In 3 Tagen muss ich diesem Mann seine Seele wegnehmen in Indien. Und ich habe mich gewundert, was macht er hier? Habt ihr verstanden? Subhanallah. Deshalb, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt oder etwas vorhersieht, Al-Qadr, kannst du nichts ändern. Deshalb, aus dieser Geschichte lernen wir, das Erste, dass du, wenn du was machen möchtest, dass du Adab mit Allah subhanahu wa ta'ala hast, sagst du inshallah. Dass du das Recht Allah subhanahu wa ta'ala anderen nicht vorenthältst. Die Armen haben ein Haq dir gegenüber. As-Sadaqa, As-Zaka. Jemand sagt, Lillahi ya Muhsinin. Das ist auch eine Prüfung für dich. Dann siehst du einen, der ist im Restaurant am Essen, hat 300 Euro ausgegeben. Steht einer draußen, da fängt er an erstmal zu suchen. Habe ich 30 Cent, habe ich 40. Gib ihm 5 Euro. Das hat da. Und Rasul sallam sagt, ist Sadaqa, wenn du die gibst, tahjubu anka 70 Musiba. 70 Unheile, die dich treffen könnten, werden von dir weggenommen. Die treffen dich nicht. Du hast die Sadaqa. Das ist Sadaqa, ich habe jetzt nicht viel Geld. Gib 50 Euro, 50 Cent. Wenn du das kannst, gib 50 Cent. 1 Euro, gib das. Aber du tust das bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt jemand hat 10 Euro. Er hat 1 Euro gegeben. Wie viel bleibt bei ihm? Nicht laut unserer Rechnung, laut der Rechnung von Allah subhanahu wa ta'ala. 19. Warum? Al-Hasanatu bi-ashrati amsaliha. Du hast 1 gegeben, kriegst 10 zurück. Das heißt, er hat 19. Aber lass uns jetzt sehen. Al-Hasanatu bi-ashrati amsaliha ila 700 Dirf. Wird 700 Mal verdoppelt, verdreifacht. Fang an zu zählen. Aber stopp. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa yazid. Und er gibt mehr. Kannst du nicht zählen. Wegen diesem einen Euro. Also sei nicht geizig. Gib was. Und Rasul sallam berichtet ein Hadith, subhanallah, sagt, während ein Mann unterwegs am Spazieren war, hörte, wie eine Wolke angesprochen wurde. Diese Wolke wurde ein Befehl gegeben, die soll ein Garten von einem Mann bewässern. Der Mann hört den Namen und guckt die Wolke, wie sie sich bewegt dahin. Gefolgt, gefolgt, gefolgt, sieht ein Mann, steht und wie er das Wasser sammelt. Sagte, ich habe gerade gehört, wie man der Wolke gerufen hat, die sollte deinen Garten bewässern. Was machst du? Was ist deine Geschichte? Sagte, hör mal, Bruder, ich habe einen Garten. Und immer, jedes Mal, wenn ich die Ernte gesammelt habe, gebe ich den Armen einen großen Teil davon. Allahu Akbar. Also, ich schuh, dieses, mach deine Hände nicht zu, aber mach die auch nicht ganz auf. Aber mach nicht das, was sie gemacht haben. Ihr Vater hat eine sehr, sehr gute Sache gehabt, indem er den Menschen geholfen hat. Er hat niemanden vergessen. Und doch kamen seine Kinder und wollen diese Sunnah, diese Gewohnheit von dem Vater beseitigen. Und ich beende mit einem Hadith. Ich weiß, ich habe gesagt, ich beende zweimal, aber dieser Hadith ist so schön, subhanallah. Dieser Hadith ist über Abi Zar, radiallahu anhu arda. Sagte, in der Nacht ging der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, spazieren. Ich folgte ihm. Aber ich wollte ihn nicht stören. Vielleicht wollte er alleine bleiben. So folgte ich ihm langsam. Immer wo dunkle Stelle war, habe ich mich dahingestellt. Sagte, plötzlich dreht sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam um. Und sieht mich. Sagte, wer ist da? Sagte, Abu Zar, fidaka abi wa ummi. Allahu Akbar. Sagte, ich bin's, Abu Zar, du, der mir teurer bist als mein Vater und meine Mutter. Kannst du es auch sagen? Subhanallah, guck mal, wie diese Leute Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt haben. Sagte, ich begleitete ihn. Plötzlich sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mukthiruna yawm al-qiyamati hum al-muqillun. Al-Mukthirun, das sind diejenigen, die so viel Geld haben, das sind die Verlierer Yawm al-Qiyam. Jetzt, bevor jemand sagt, ich habe auch Geld, bin ich... Nein, nein, hier kommt der Rasul sallam und sagt, istisna, Vorbehalt. Illa alladhina, außer diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala Geld gegeben hat, und der spendet nach rechts, und spendet nach links, und spendet nach vorne, und spendet nach hinten. Hast du gesehen, wie dieser Mann aussieht? Subhanallah! Also er vergisst die Leute an seiner Rechten nicht. Und er vergisst die Leute an seiner Linken nicht. Und die da vorne nicht. Und sogar die da hinten sind, die er sich nicht sieht. Kannst du denen auch was mitgeben und mitgeben. Subhanallah. Was für ein Segen. Und diesen Hadith kennt ihr alle. Über Abi Huraira. Sab'atun yudhulluhum Allahu fi dhulli arshih. Yawma la dhulla illa dhulluh. Sieben von Menschen sorten, wird Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Schatten nehmen. Yawm al-Qiyama. Einer unter ihnen hat eine Sadaqa gegeben. Seine Rechte hat nicht erfahren, was seine Linke gespendet hat. Allahu Akbar. Guck mal, was für eine Belohnung. Kommt Yawm al-Qiyama, Allah ruft ihn. Komm, du bist in meinem Schutz. Subhanallah, Malik. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir aus dem, was wir heute gehört haben, gelernt haben. Und dass wir was mitnehmen konnten. Sollte ich Gutes gesagt haben, dann ist das von Allah. Sollte ich Falsches gesagt haben, dann ist das von mir und Shaitan. Und Allah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind davon frei. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa atubu ilayk.